Gedicht 23 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ist's wirklich also, läge hier ich tot, so würde dir damit ein Leben fehlen? Und kälter wäre dir der Sonne Licht, weil Grabesfeuchte rieselt um mein Haupt. Ich staunte, als ich's las in deinem Brief. Geliebter, ich bin dein, doch dir so viel? Kann meine bebende Hand dir deinen Wein kredenzen? Dann lass ich die Todesträume und steig noch einmal nieder in das Leben. Dann lieb mich, liebe, blick mich, hauch mich an, wie hohe Frauen es nicht seltsam finden, um Liebe aufzugeben, Land und Stand. So lass um deinetwillen ich das Grab und meinen nahen, süßen Himmelsblick, ich tausch ihn ein für diese Welt mit dir. Ende von Gedicht 23.